So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmexe Podcasts. Heute nur Stefan und ich. Jo. Und das Hauptthema für heute soll die Serie Stranger Things sein. Ich weiß gar nicht, von wem die ist. Von irgendwelchen Brüdern, den Ruffo Brothers. Okay. Glaube ich. Und den Einstieg machen wir aber wie schon des Öfteren, indem wir ein bisschen über die Sachen reden, die wir als letztes gesehen haben. Jo. Ne? Soll ich anfangen? Ja, mach einfach. Der letzte Film, den ich gesehen habe, den ich eine ganze Weile schon auf meiner Liste hatte, war Victoria. Mhm. Hast du den auch gesehen? Nee, der ist mir zu lang. Ja, kann ich nicht überwinden, den zu gucken. Der geht 130 Minuten, glaube ich. Hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, habe ihn dann aber irgendwann gesehen. Einer der wenigen deutschen Filme, die ich mir mal ansehen wollte, weil ich den schon des Öfteren irgendwo lobenswert erwähnt gehabt hatte. Für alle, denen der Film nichts sagt, der kommt mit einer etwas ungewöhnlichen Technik daher, beziehungsweise ist es eine komplette, ich weiß nicht, sagt man dazu auch noch Plansequenz, wenn es über 2 Stunden geht. Also der Film kommt ohne Schnitt aus. Das heißt, es sind über 2 Stunden lang an einem Stück gedreht mit, ich weiß nicht, na, dann wohl mit einer Kamera, wo man sich teilweise auch fragt, natürlich, wie sie das gemacht haben, weil sie ja jedes Set auch irgendwo ausleuchten müssen und dann darf man aber die Leute nicht sehen und dann kann man aber auch nicht rüberschalten. Das heißt, es muss schon sehr perfekt inszeniert gewesen sein, davon abgesehen, dass natürlich das Ganze am Stück funktionieren muss. Wenn einer nicht dort steht, wo er stehen soll, dann müssen sie halt wieder 2 Stunden oder 1 Stunde zurückspringen. Und das Ganze soll trotzdem nicht wirken wie ein Theaterstück, wo die Leute das ja auch machen oder hinkriegen. Hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, deutscher Film und ohne Schnitt, dass es wie gesagt so ein theatermäßig wirkt. War aber überwiegend nicht der Fall. Also es gab einen Schauspieler, der fand ich, der hat ein bisschen übertrieben seine Rolle so. Ja, ist der quasi der Bösewicht? Nee, davon habe ich nämlich aber irgendwo auch gehört. Ich glaube in, ich weiß es nicht. Kino war, Plus, glaube ich. Ja, nee, ich glaube bei Verflixte Klicks hat... Da hat Lars Paulsen, also ja, Rocket Beans. Wurscht, da haben die auch drüber geredet. Nee, der Bösewicht war okay. Ein deutscher Schauspieler, der auch in Sense8 mitspielt. So ein jüngerer. Da gibt es doch zwei Max. Max. Ja, genau, der. Der macht da auch mit. Der macht da mit und spielt einen Betrunkenen. Ist auch lustig, aber ein bisschen übertrieben, finde ich. Okay. Ansonsten Hauptdarstellerin und alle anderen haben das gut gemacht. Dialoge waren auch witzig, teilweise ein bisschen auch überzogen, so von ihrem Sprech und Berlinern und so weiter. Aber war okay. Und spannend war auch, haben sie trotzdem gut hingekriegt und ja, war ganz schick, kann man sich auf jeden Fall anschauen und okay. Jetzt nicht nur wegen der Effekte. Aber ich bin mir bei Victoria, da wird halt immer gesagt, dass der ohne Schnitt auskommt. Ja. Aber merkt man das auch? Also bei Birdman ist er auch ohne Schnitt, aber da sind die Schnitte halt versteckt. Genau, bei Birdman habe ich aber auch vorher nicht drauf geachtet oder nicht dran gedacht und da ist es mir auch irgendwie nicht aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Genau, bei Victoria merkt man es schon, finde ich. Dadurch, dass es auch zwischendurch Autofahrten gibt, wo dann natürlich der Kameramann mitfährt und alles sich mehr oder weniger auch im Umkreis von einem oder 2 Blocks abspielt, wirkt das Ganze natürlich mehr wie so ein Set, weil sie natürlich auch nicht jetzt irgendwo 20 Minuten hinfahren können. Muss alles irgendwo um die Ecke sein. Das heißt, da ist der Club mal direkt neben dem Ort, wo sie Fluchtfahrzeug abstellen und solche Sachen. Okay. Was so ein bisschen logisch keinen Sinn ergibt, aber trotzdem alles gut gemacht und Schießerei und alles top. Und man merkt es auf jeden Fall, ja. Okay. Ja. Aber es ist keine wackelige Kamera oder so. Also es ist nicht dieses, wie man es kennt, Found Footage aus Horrorfilmen oder so. Okay. Aber hat er also ist es ja jetzt ein richtig guter Film, oder? Es ist trotzdem ein guter Film, ja. Der ist trotzdem spannend, weil es gibt schon eine Story und es gibt schon Verwicklungen. Was habe ich gesagt? Spannung und Verwicklung. Ja. Und das ist auch an sich guter Film. Okay. Nein, das, ich habe immer da immer die Befürchtung, so wie bei Boyhood. Ja. Wo man das, halt gesagt hat, der ist über 12 Jahre gedreht. Genau. Und wir haben nur dieses eine Merkmal und an sich ist der Film aber total langweilig. Das ging mir bei Hot nämlich auch so und deswegen mochte ich den noch nicht sonderlich. Ja, okay. Ist bei Victoria aber nicht der Fall. Okay. Die haben da schon eine interessante Story zu gemacht. Also Birdman auch nicht so. Der ist ja auch extrem gut. Ja. Und würde auch mit Schnitten genauso gut funktionieren. Meine ja. Ja, aber ja. Wenn du einen deutschen Film gesehen hast, habe ich auch einen gesehen am Dienstag mit Christopher zusammen, unserem neuen Autor. Franz. Dürfen wir darüber schon mal reden? Ja, dürfen wir. Okay. Der ist eine deutsch-französische Co-Produktion von François Ozon. Ozon, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und spielt, wenn ich es noch zusammenkriege, im Ersten Weltkrieg. Nee, kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und eine junge Frau hat ihren Verlobten im Krieg verloren. Und geht halt jeden Abend zum Grab ihres Verlobten, Ex-Verlobten, und bringt da Blumen hin. Und dort trifft sie dann irgendwann den jungen Franzosen Adrian, der sagt, er sei ein Freund ihres Verlobten. Und dadurch passieren dann Dinge, die wirklich interessant sind, die auch von der Bildsprache, also die Bildsprache hat mich am meisten beeindruckt. Der ganze Film ist halt in Schwarz-Weiß. Und nur an ausgewählten Stellen wird es halt farbig, wenn die... Also ich habe so verstanden, dass wenn die Figuren halt glücklich sind. Also die haben halt ihren... Die Eltern haben ihren Sohn verloren, der Franzis, deswegen heißt der ganze Film so. Die Verlobte hat ihren Verlobten verloren. Ja, die Frau hat ihren Verlobten verloren. Und deswegen ist halt alles schwarz-weiß. Sie sind halt traurig in der Tristesse nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und dann kommt dieser Adrian und gibt ihnen immer so ein bisschen Glück zurück. Ja, und Christopher meint, der hätte nicht so gut gefallen. Und ich fand auch, also nach einer Stunde dachte ich, der Film wäre vorbei. Da fand ich ihn richtig gut und dann ist quasi, geht die Handlung doch noch weiter. Und dann finde ich es auch nicht mehr. Dann wurde es ein bisschen, ja, ganz interessant, aber nicht mehr so wie davor. Okay. Waren es denn überwiegend deutsche Darsteller oder gemischt? Ich glaube, das waren gemischt. Also die spielt halt alles im kleinen Dorf in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das Dorf heißt. Später geht es dann nochmal woanders hin. Aber da sind, glaube ich, alles Deutsche. Und der Adrian ist halt ein Franzose. Okay. Und da gibt es auch noch ein paar andere Franzosen. Ja, und es geht dann halt um Rassismus. Nee, nennt man das Rassismus, wenn die Deutschen den Franzosen nicht mögen? Oder ist es dann Fremdenfeindlichkeit? Oder, ja, es geht um Fremdenfeindlichkeit, Schuld. Vergebung, also ist ziemlich viel drin. Und ja, mir hat er ganz gut gefallen. Okay. Ja, war auch überraschend voll. Ich dachte, da gehen nicht so viele hin. Ja. Der läuft an in September. Im September erst, ja, Ende September, glaube ich. Okay, kann man sich ja mal, können sich ja die Hörer mal merken, Franz oder so. Jo. Gut, ja, das war so auch der einzige Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Ansonsten habe ich nur noch gesehen. Also, was mir jetzt gerade einfällt, 2 Folgen von einer Serie, die lustig, absurd, aber ganz unterhaltsam war bisher. Die heißt iZombie. Ach so, ja. Ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt. Habe ich die ersten 2 Folgen gesehen und war überrascht, dass ich sie doch ganz witzig fand. Und die Idee mochte ich auch ganz gern. Geht halt um eine... Ich habe den Anfang irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Geht um eine, ich glaube, sie ist Ärztin ursprünglich mal gewesen. Auf jeden Fall auf einer Bootsfeier oder so werden einige Menschen, ich weiß auch nicht mehr wie, zu Zombies durch eine Zombie-Attacke. Aber ich glaube, es ist nicht so gut, dass ich die Handlung zusammenfasse, weil ich sie nicht so direkt in Erinnerung habe. Gerichtsmedizinerin? Oder Gerichtsmedizinerin, genau. Du hast recht. Und, also ich habe sie noch nie gesehen. Aber. Ja, ja. Und die Hauptdarstellerin wird aber nicht direkt zu einem kompletten Zombie, sondern schafft es auch dann im Endeffekt diesen Prozess des Verfalls zu stoppen, da sie in der Pathologie Abteilung Gehirn zu essen bekommt oder sich verschafft durch einen Freund, der da auch arbeitet. Und der ganze Twist an der Serie ist, dass sie... Verhaltens Auffälligkeiten oder das Verhalten der Menschen annimmt, deren Gehirne sie gerade gegessen hat. Okay. Das heißt, sie kriegt dann immer bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften, die die Person gerade hatte. Und vorher weiß sie das in der Regel nicht und verhält sich dann irgendwie seltsam gegenüber den anderen. Aber ist lustig. Teilweise wird es auch manchmal irgendwie ein bisschen langweilig so gegen Ende der Folgen hin, weil das manchmal dann nicht trägt, so die Story für eine ganze Folge. Aber sind lustige Ideen bisher dabei. Kann man so ein bisschen weggucken. Okay, und wie lang geht es? So eine Folge, Ja. ich glaube tatsächlich 40 Minuten oder Das ist so so. lang, okay. Ja, da finde ich auch 25 Minuten oder so würde da ausreichen. Ich dachte, es wäre sowas wie Vampire Diaries oder so, nur halt mit Zombies. Ja, ich meine, es ist besser. Okay. Ohne jetzt das genau sagen zu können, weil ich Ja. Vampire Diaries nie gesehen habe. Okay. Ne, ich habe noch am Sonntag habe ich zwei Filme gesehen. Also gut, am Sonntag ist ja, keine Ahnung, wann das jetzt kommt. Da hab ich zwei Filme gesehen. Zuerst American Psycho mit Christian Bale Ja. als American Psycho, Psycho. ja. Ja, sagst du ja, also worum es geht halt, ist Christian Bale ist Geschäftsmann und besessen davon, perfekt zu sein. Und dann bringt er halt Leute um. Bevor du deine Eindrücke, die jetzt noch relativ frisch sind, schilderst, ich erinnere mich, ich habe den Film mal gesehen vor 6 Jahren oder so. Irgendwann vor Ewigkeiten, deswegen ich weiß nicht mehr so viel. Ich erinnere mich nur, dass ich ihn nicht so sonderlich toll fand. Ich habe oft gehört, es ist ein guter Film, aber so toll überrascht oder Ja, gepackt hat er mich nicht. nee, also es ist halt, ich weiß nicht, ob der in seiner Zeit vielleicht schockierend war. Also ich fand ihn zu keiner Sekunde schockierend. Er bringt halt einfach nur Leute um und wird immer verrückter. Und ich fand den Twist am Ende ganz gut, Den weiß ich nicht mehr. ohne den jetzt vorwegzunehmen. Aber ansonsten fand ich das jetzt auch nicht so besonders, diesen Film. Teilweise langweilig. Man wusste halt, was so passiert. War alles sehr vorhersehbar, bis auf das Ende halt. Aber ja, also kann man gucken, Christian Bale spielt halt gut. Aber sonst, ja, muss halt nicht sein. Ja, und der andere Film? Genau, dann war mir das zu anspruchsvoll und dann wollte ich was Leichteres gucken, hab dann Eine Kevin Hart Komödie. im Land der Raketenwürmer geguckt. Kenne ich vom Titel zumindest. Der heißt im Original Tremors, den kennen auch die meisten, glaube ich, mit Kevin Bacon als Redneck, habe ich so verstanden. Das ist so eine Wüste und da sind halt alle ein bisschen dumm, die da wohnen, wurde mir so vermittelt. Und dann tauchen halt Raketenwürmer auf und so riesige Okay. Würmer, die dann Leute fressen. Ja. Und also das ist ein Trash-Film, Grund auf. Aber irgendwie, also ich mag ja Trash-Filme. Die Silent-Filme finde ich ja alle super, bis auf Sharknado, wo sie es dann doch übertrieben haben. Aber ich, also der hat ja auch Kultstatus. Ja. Und wenn jemand über Trash redet, dann sagen die immer im Land der Raketenwürmer. Aber ich fand den nicht so. Also ich fand den ganz unterhaltsam, aber ach, keine Ahnung, der war. Es war mir schon wieder zu wenig Trash. Okay. Also, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Ich war nicht so überzeugt davon. Okay. Ja. Hast du dann noch was gesehen? Sonst würde ich noch eine Sache, zwei Sachen sagen. Ja, zumindest fällt mir jetzt ein, na gut, die letzte Serie ist halt Stranger Things, die ich gesehen habe. Leider bis auf die letzte Folge, kann ich hier schon mal vorwegnehmen. Und ich glaube, sonst habe ich nichts gesehen, zumindest fällt mir jetzt nichts ein. Doch, Okay. ich habe die erste Folge von Black Mirror gesehen. Eine Serie, die jetzt aber auch schon 3, 4 Jahre alt ist. Das Die aber ist ganz unterhaltsam war und spannend. das mit den Klonen? Oder verwechselt? Nee, das ist auch ein Black Das ist Mirror. Offen Black, genau. Und Black Mirror hat immer abgeschlossene Handlung, je Folge, was mal ganz angenehm ist. Das heißt, man kann mal eine Folge schauen und dann irgendwann wieder eine Folge schauen. Und ich kann noch kein konkretes Überthema benennen, weil ich erst eine Folge gesehen habe. Aber es geht auch viel um neue Medien und Plattformen und Verstrickungen und wie teilweise Leute auch denunziert werden können und so weiter. Und in der ersten Folge geht es um den Premierminister von England, der von Entführern der Prinzessin, also eine Prinzessin wurde geraubt, per Videobotschaft auf YouTube zu etwas aufgefordert wird, sage ich jetzt erstmal, ohne es vorwegzunehmen, was er nicht machen möchte, öffentlich. Okay. Und er wird dann quasi in diesen Gewissenskonflikt gebracht, dass wenn er es nicht macht, die Prinzessin stirbt und so weiter. Und wie die Bevölkerung erst dafür ist, mach es nicht, und dann umschwenkt, doch, er muss es machen und so weiter und so weiter. Okay. Spannend, auf jeden Fall. Und mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich erst die erste Folge gesehen habe. Mhm. Ja. Okay. Ja, klingt ja interessant. Ja, naja. Ja. Ich habe dann noch zwei Sitcoms gesehen. Also nicht alles, sondern auch nur angefangen. Zum einen Modern Family. Die fünfte Staffel ist jetzt bei Netflix. Mhm. Ja, ist genauso witzig wie immer. Mhm. Ist halt für mich eine der besten Comedy-Serien, die es gibt. Mhm. Und das andere ist, ich weiß nicht, wie die Serie wo heißt. Also Apartment 23, glaube ich. In Deutschland, in Wirklichkeit heißt sie Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Ist mit der Darstellung von Jessica Jones. Genau, ne? Genau. Kristen Ritter heißt sie, glaube ich. Genau, ja. Ja, und die hat mega schlechte Bewertungen gesehen, bekommen, habe ich gesehen, aber ich finde die mega witzig. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich mag die. Ich glaube, ich habe die nie gesehen, nur irgendwann, als die mal anlief, damals auf ProSieben oder so, ab und zu mal Werbung dafür. Ja, ja, die ist auch, glaube ich, nach zwei Staffeln wieder gecancelt worden. Mhm. Deswegen dachte ich, kann ich die mal weggucken. Hm. Die erste Staffel hat dann nur 10 Folgen. Ja, also ist halt ganz witzig über eine WG, wo eine ganz lieb ist und die andere ist halt die Bitch und die ist scheiße. So grob gesagt, die freuen sich halt an. Hm. Aber am witzigsten finde ich eigentlich, dass es da, oh, ich weiß nicht, wie der heißt, der hat so einen holländischen Namen. Keine Ahnung, der hat bei Dawson's Creek und Run Tree Hill damals mitgespielt und spielt halt in der Serie sich selbst. Okay. Und ist halt völlig abgedreht durch den Ruhm und versucht dann immer irgendwelche Sachen, um wieder bekannt zu werden. Mhm. Und das ist eigentlich meine Lieblingsfigur in der Serie, die jetzt in den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, noch nicht aufgetaucht ist, beziehungsweise nur kurz. Aber ja, also ich kann die empfehlen. Ich weiß nicht, warum die so schlechte Bewertungen gekriegt hat. Also besser als Two Broke Girls, was so gelobt wird. Das ist allemal. Mhm. Ist so eine normale Sitcom-Länge? 20 Minuten? Ja, 20 Minuten. Okay. Lang. Gut. Ja. Ansonsten war es das bei mir. Genau. Naja, und ansonsten letzte Serie, die ich gesehen hatte, war Vinyl. Habe ich ja ausführliche Kritik auf unserem Blog zugeschrieben. Wollen wir auch nicht nochmal drüber reden. Beziehungsweise ich wollte mit Tim Augurzke, der die auch gesehen hat, wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast nur über Vinyl machen. Okay. Machen wir dann irgendwann mal. Ja. Dann können wir ja mal zur Hauptserie des Podcasts heute kommt. Stranger Things war zumindest, als sie bei Netflix erschien, vor 3 Wochen oder so. Ja, ungefähr. Gefühlt in aller Munde irgendwie. Alle haben gesagt, Stranger Things, hast du schon Stranger Things gesehen? Ich weiß nicht, vielleicht, weil die jedem oben angeboten wurde bei Netflix. Ich glaube, es ist die beste Werbung für eine Serie mittlerweile einfach. Ja. Auf Netflix verfügbar sein, oben in der Startanzeige. Na gut, das ist ja auch ein Netflix-Original. Ja, also genau. Müssen wir machen, ja, natürlich. Die sind ja eigentlich alle, die steigen alle hoch ein. Mhm. Ich habe die gar nicht direkt zu Anfang geschaut, sondern so eine Woche Vorlauf, bis ich dann gedacht habe, okay, ich schaue da jetzt mal rein. War bei mir genauso. Ja. Weil ich erst gedacht habe, okay, ich habe dann schon gehört, so ein bisschen 80er-Jahres-Setting ist jetzt erstmal nicht so unbedingt meins. Hat mich jetzt aber auch nicht übermäßig abgeschreckt. Erste Folge, Eindrücke erstmal so. Wollen wir die erstmal? Ich muss kurz überlegen, was in der ersten Folge. Ja, wir können erstmal die Handlung in der ersten Folge umreißen. Ja, also es beginnt damit, dass vier Grundschüler, Jungs, vorgestellt werden, so mehr oder weniger, die irgendwo hin unterwegs sind auf ihren Fahrrädern, ich weiß es nicht mehr. Nee, bei dem einen haben sie Dungeons and Dragons gespielt. Du hast recht, im Keller. Und dann fahren die drei halt nach Hause. Ja, richtig, richtig. Mit dem Fahrrad. Richtig. Zwei schaffen sie auch nach Hause. Ja, und der dritte ist halt plötzlich weg. Genau, der sieht dann, wird von irgendwas verfolgt, lässt sein Fahrrad liegen und dann rennt er in seine Hütte, holt seine Waffe raus, warum auch immer eine Waffe hat. Genau. Und dann merkt er aber, dass das, was ihn verfolgt hat, schon hinter ihm ist. Und dann geht das Licht an und der ist, also die kleine Glühbirne in der Hütte geht dann ganz doll an und dann ist er weg. Ja. Genau. Genau, das ist dann. Das ist jetzt auch nicht zu viel gespoilert, weil das sind die ersten fünf Minuten der Serie, genau. Genau, und die Mutter des verschwundenen Jungen wird gespielt von Winona Ryder. Ryder, genau. Und die, naja, begibt sich mehr oder weniger auf die Suche nach ihm, beziehungsweise, wenn man so sagen kann. Also, sie ist die Einzige, die. Also, sie denkt halt, also alle sagen halt, er ist verschwunden, genau. Kommt irgendwann wieder, aber sie ist der Meinung, dass irgendwas mit ihm passiert ist und denkt auch, dass da was Übernatürliches dahinter steckt. Ja, genau. Weil sich da auch tatsächlich mehrere Sachen häufen, die so nicht ganz. Ja, da passieren halt noch. Genau, also das passiert mal. Das ist, glaube ich, die erste Szene, oder? Wo der im Labor rumrennt, in den Fahrstuhl geht. Die allererste Szene? Ja. Mag sein, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die allererste Szene ist, wie ein Mann im Labor wegrennt vor irgendwas und dann in den Fahrstuhl geht, auf den Knopf drückt, die Tür geht zu und dann wird er von irgendwas. Man kann sein. Geschnappt. Ja. Also da gibt es halt etwas, was mysteriös ist. Ja. Fast schon strange. Genau, ansonsten werden in der ersten Folge so die verschiedenen Charaktere so ein bisschen da vorgestellt in dieser Kleinstadt, amerikanischen Kleinstadt. Ja, das ist so im Groben eigentlich schon die erste Folge. Ja, da werden halt Fragen aufgeworfen, was da passiert ist. Genau. Jetzt dachte ich ja auch, dass Stranger Things sich darauf bezieht, dass halt das so Mystery ist. Also ich hatte schon Angst, es wird so wie Lost, dass da pro Folge 5 neue Fragen aufgeworfen werden. Ja. Aber eigentlich gibt es halt in der ersten Folge was und dann gibt es so ein Rätsel und die werden dann bis zum Ende der Staffel quasi aufgelöst. Ja. Und das machen die auch sehr gut. Ja, fand ich auch. Ja, erste Folge hatte mich noch nicht sofort gepackt. Ich habe auch die erste gesehen und dann mit ein paar Tagen Abstand erst die zweite. Ich glaube dann die zweite und die dritte hintereinander. Wobei ich dann auch jetzt schon sagen kann, dass ich so eigentlich mit Ende der dritten Folge fand ich der Höhepunkt so erreicht war. Beziehungsweise fand ich am besten so die dritte Folge und danach ging es so ganz langsam konstant bergab, aber nicht wirklich weit runter. Ich weiß gar nicht, was die dritte. Es blieb dann spannend. Wir können ja schon mal so sagen, wir gehen so ein bisschen Folge für Folge so halbwegs oder im Erzählstrang durch und jeder kann dann für sich entscheiden, wann er abschalten möchte, falls er die Serie noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden möchte. Ne? Ja. Und die siebte Folge, die letzte Folge, weiß ich noch nicht, lassen wir die raus oder gehe ich dann raus? Die achte, okay. Was soll ich jetzt über die achte? Lassen wir das Ende weg, genau. Ich kann ja dann einfach einen Eindruck davon geben. Na, was wollen wir denn eigentlich noch über die Serie sagen? Na, also es ist halt also es spielt ja in den 80ern und da gibt es so viele Zitate auf Filme. Ja. Für Liebhaber von Stephen King Büchern ist das ein Paradies. Deswegen fand ich auch teilweise es extrem gut. Und für Freunde von 80er Jahre Filmen, also die werden sich da wie zu Hause fühlen, allein Dungeons and Dragons ist halt für die Generation schon mehr als für uns jetzt. Und dann, es gibt ja dann noch eine Figur, ein kleines Mädchen, die ist ja, also die hat halt besondere Kräfte, ist auch von Anfang an klar. Ja. Das ist ja 1:1 eine Kopie von Carrie quasi, also von dem Buch von Stephen King, außer die fanatische Mutter. Wobei es, da kommen auch noch Sachen. Oder Feuerkind ist, glaube ich, auch von Stephen King Buch mit derselben Thematik. Dann gibt es Szenen, die sind einfach 1:1 aus Film. Wenn die vier Jungs über die Gleise laufen, beziehungsweise drei Jungs und das Mädchen, gibt es eine Szene, wo sie über die Gleise laufen. Ich weiß, welchen Film du meinst, ja. Oder welches Buch. Ja, ist halt Stand By Me. Ach, Stand By Me, genau. Auch von Stephen King. Ja. E.T. gibt es 100 Anspielungen, sogar Tanz der Teufel oder Begegnung der dritten Art. Also ist eigentlich alles dabei, hauptsächlich, also vor allem Steven Spielberg wird 100 Mal zitiert ungefähr. Und da kann man sich schon tot suchen. Und das macht halt auch einen Reiz der Serie aus, dass man auch weiß, woher das kommt. Ich mag das auch ganz gerne, dieses, Was wir mit Walkie-Talkies rumtelefonieren und so. Das hat auch was. Ja, und es ist halt etwas, wovon ja auch die Filme erleben. Also Stand by Me ist halt, wenn es mit Erwachsenen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht halb so interessant. Also für alle, die Stand by Me nicht kennen, da suchen halt vier Jungen in Maine, weil alle Stephen King-Geschichten in Maine spielen, so gut wie, suchen eine Leiche und gehen dann halt auf ein Abenteuer, diese Leiche zu finden. Und das ist halt, keine Ahnung, wie so ein Flashback in die Kindheit, wenn man den Film sieht. Und also das ist, also die Handlung an sich ist nicht so spannend, aber es geht halt um diese Beziehung der Figuren. Und bei Stranger Things gibt es halt auch diese vier Kinder. Und es lebt halt genau von derselben Dynamik, wie die miteinander interagieren, dass sie sich dann mal nicht mögen, mal doch. Und sie suchen halt gemeinsam Geheimnis. Nur halt, dass dann Stranger Things noch eine wesentlich geheimnisvollere Geschichte erzählen kann. Obwohl ich Stand by Me trotzdem noch besser finde, wenn man in der Kürze... Hast du den irgendwann gesehen in der letzten Zeit mal? Stand by Me? Ja. Achso, okay. Weil bei mir ist das 8 Jahre her oder so. Okay. Und ich weiß davon nicht mehr so viel. Der wurde mir ein bisschen madig gemacht, dadurch, dass wir das Buch da noch im Unterricht gelesen haben, im Englischunterricht. Und das ist dann so zäh und ich habe das dann auch nicht komplett gelesen. Na, ist doch eine Kurzgeschichte. Ja, ist es? Ja. Naja, es war kein dickes Buch, das weiß ich noch, ja. Also ich habe es gelesen, es gibt ja von Stephen King Frühling, Sommer, Herbst und Tod, was 4 Kurzgeschichten sind. Eins davon ist halt Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, eine Kurzgeschichte? Ja, okay. Also na gut, Kurzgeschichte im Sinne von ein paar hundert. Also das ganze Buch ist schon mehrere hundert Seiten. Ja, na gut. Ich weiß nicht, ich glaube 100 Seiten sind so pro Geschichte. Mhm. Und Stand By Me ist eins davon. Okay. Das dritte wurde auch verfilmt. Es ist der Musterschüler über einen Jungen, einen Schüler, der einen Nazi in seiner Nachbarschaft trifft und dann dadurch dann verrückt wird. Und das vierte ist, das kann man nicht verfilmen, da geht es um... Das ist ganz schön krank. Das war ja auch die kürzeste Geschichte. Ich weiß nicht, wie das heißt. Atemübung oder so. Ich glaube, irgendwo hatte ich letztens gelesen, dass sie vermutlich S oder It nochmal verfilmen wollen. Ja, da gab es ja schon Bilder von... Gibt es sogar schon Bilder, okay. Von dem Clown. Weil den Film fand ich bis auf 2, 3 Szenen doch recht misslungen. Ja. Möchte ich sagen. Also, ich weiß nicht, hast du alles gesehen? Also, die drei. Also, es gibt ja 2 Teile. Von Stephen King's S? Ja. Also, man kann es auch als einen sehen, aber es war ja ein TV-Film damals. Und ach so, sind 2 Teile. Dann habe ich beide gesehen. Also, ich kenne den gesamten Film, sagen wir mal so. Und ich fand die Auflösung komplett Müll. Das Trashigste, was ich je gesehen habe, für einen Film, der sich nicht unbedingt als Trash verstanden hat. Ja, ich fand den Film gut, solange der Clown da war. Ja, genau. Und dann wurde es wirklich immer schwachsinniger. Ja, ja. Aber das ist immer bei Stephen King. Der kann Filme nicht gut, also er kann seine Geschichten nicht gut auflösen. Der hat immer eine gute Idee, also die Idee von S ist ja ganz gut. Über ein Monster, was immer die Ängste des jeweiligen ist. Ja. Ich glaube, davon hat auch J.K. Rowling ihre Inspiration mit den Dementoren bekommen damals. Nee, nicht mit den Dementoren, mit diesem Viech, was sich immer in das verwandelt. Komme ich jetzt nicht drauf. Was sich bei Harry Potter dann halt zum Dementor verwandelt hat. Irrwicht, ne? Ja? Ich glaube, ja. Ja, genau. Also er hat immer eine gute Idee. Ja. Wenn er Horrorgeschichten schreibt. Bei Stand By Me ist die Idee von Anfang bis Ende gut. Shawshank Redemption auch, aber es gibt so viele Bücher von ihm, die einfach eine schlechte Auflösung haben. Das ist schon Frechheit. Deswegen, aber ich glaube, S könnte ganz gut umsetzen, nochmal neu machen. Was ich auch eigentlich. Ich denke, das Ende werden sie beibehalten. Ja, trotzdem kriegen sie es besser hin. Das kann man eigentlich nur besser machen. Stephen King-Verfilmung könnte man hier auch mal gesondert drüber reden, ne? Schon ja, fast. Sonst driften wir jetzt auch ab. Das Logo von Stranger Things ist übrigens auch kopiert von einem Stephen King-Logo. Die Schriftart und so. Kam mir auch irgendwie bekannt vor. Sieht aber auch schick aus. Das ganze Intro ist toll, ja. Wo auch die Musik halt mitspielt, diese ganze. So minimalistisch, elektronisch, ein bisschen neonartig, ist gut gelungen, ja. Und auch wieder Anspielungen auf die 80er Jahre mit dem, wie nennt man das denn? Synchro? Nee. Aber mir fällt jetzt das Wort nicht ein, halt dieses elektrische. Ja. Ja, das finde ich auch so. Also die Musik ist auch in der ganzen Serie komplett. Musikwahl ist auch sehr gut, ja. Ja. Ja, um nochmal zweite und dritte Folge, was ich jetzt auch meinte, kann ich mal sagen, wie die dritte Folge endet. Also Spoiler. Ja, aber haben wir jetzt noch was Allgemeines zu sagen? Sonst können wir sagen, dass wir jetzt einfach ins Spoiler-Territorium gehen. Ja, allgemein. Sollen wir noch irgendwelche Figuren einführen oder so erklären? Ach so, ja. Ich muss auf jeden Fall noch den Sheriff erwähnen. Ja. Weil ich die Figur am besten fand in der ganzen Serie. Ja, ich glaube, ich auch. Also auch wie er eingeführt wurde, so die ersten Szenen. Ja, wie er dann einer raucht, genau, sich so den Bauch kratzt. Oberkörperfrei, erstmal so rausgehen auf den Balkon, nochmal wieder hinlegen oder ich weiß nicht, was genau macht. Immer seine Sprüche. Ja. Wobei das auch schon wieder ziemlich witzig ist, weil er dann, ich weiß nicht, ob es schon in der das ist schon vor der siebten Folge, dass er dann plötzlich überall einbricht und die Superagenten K.O. schlägt und so, was dann auch schon wieder ziemlich witzig ist. Ja. Und der hat auf jeden Fall, das kommt in der letzten Folge, der hat auf jeden Fall den besten Wandel in der ganzen Serie gemacht. Ist halt sympathisch, weil er sich einsetzt auch gleichzeitig. Ja, genau. Der ist wirklich super. Und dann, ja, wir können halt ein paar Figuren durchgehen. Dann gibt es halt noch die Schwester von einem. Na. Die finde ich, die wird ganz sympathisch. Die ist am Anfang halt blöd. Mhm. Und die findet dann halt auch, die ist auch mit dafür verantwortlich, was mit dem Monster passiert und so. Ja. Und trifft das auch, ja. Dann gibt es noch den Bruder von dem verschwundenen Jungen. Genau, so der typische Creepy-Typ. Ja, der sich auch so ein bisschen auf die Suche irgendwie da begibt, nachdem er merkt, aber auch erst relativ spät, dass da irgendwas auch nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Genau. Ansonsten ist die Mutter, gespielt von, ich kann vergessen, Winona Ryder, so die einzige, die da an dieses Übernatürliche glaubt, weil sie aber auch konkret damit konfrontiert wird. Ja, ist auch als einzige. Außer halt die Jungs noch. Ja. Und da kann man noch sagen zu den Jungs, das kann ja auch mächtig in die Hose gehen, wenn die Schauspieler schlecht sind. Mhm. Wobei ich die aber gut fand. Ja, die sind alle gut ausgewählt. Mhm. Ich finde jetzt den Hauptcharakter in Anführungsstrichen, der, ich weiß nicht, wie er heißt, Mike oder so, vielleicht. Ja, ist richtig. Echt? Okay, den fand ich nicht so gut wie die anderen beiden. Mhm. Ja, der mit der Lockenkopf ist lustig, ist gut gewählt. Den habe ich nicht ganz verstanden, warum. Den nennen sie ja Toothless. Also die Bösen nennen ihn Toothless. Achso, na, der lustig. Da habe ich auch drauf geachtet, dass ihm auch Zähne fehlen. Mhm. Aber sind die in dem Alter, wo man die Milchzähne verliert? Oder weil es ein Anspruch hat, dass er einfach arm ist und nicht zum Zahnarzt. Weiß ich nicht. Das hat mich die ganze Zeit verwirrt. Weiß ich nicht. Aber es kann schon sein, wann so zwei. Na, ich meine, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, die sind ja 12. Also. Ja, nee, dann glaube ich, hat man. Oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht mehr. Naja, okay. Ja, aber die waren auch gut. Ja? Jetzt weiß ich nicht, was noch für Charakter. Eigentlich waren es schon alle. Nö, das sind schon die wichtigsten. Gut, dann gibt es noch die. Sie experimentieren mit diesen Stranger Things, so genannten. Ja, die Bösen halt. Genau, die Bösen halt. Die finde ich, sind halt so typische Männer in Anzügen. Und Kitteln und genau. Das ist nicht so. Ja. Ist halt so das Typische, was man sich vorstellt. Genau. Ja, und da gibt es halt auch einen Hauptbösen, den fand ich eigentlich auch blöd. Also, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das von Shawshank Redemption der Typ ist. Tim Robbins. Ist er nicht. Ja, ne? ist er nicht, ist mir auch immer aufgefallen. Sieht ihm aber ähnlich, finde ich. In manchen Szenen. Mhm. Habe ich auch überlegt, ob es eine Anspielung ist, aber es wär zu viel des Guten gewesen. Mhm. Der lächelt die ganze Zeit, die gesamte Serie, ne? Hat da immer so ein halbes Lächeln im Gesicht. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist. Ich kenne den Namen aber auch nicht. Nee, ich weiß auch nur, weil Noah. Spielt er nicht? Nee, spielt er nicht. Ich wollte gerade sagen, in irgendeiner CSI-Serie mit. Aber das ist nee, das ist. aber. Das ist Becker. Hm. Ich weiß nicht, wie der in Wirklichkeit heißt, aber der spielt bei Becker die Hauptperson. Achso, und der Sheriff-Schauspieler, den habe ich davor gesehen in Manhattan. Der spielt ja auch eine große Rolle. Und ich hoffe, dass man ihn jetzt noch öfter sieht, weil ich finde den in beiden Staffeln, in beiden Serien gut. Und bei Manhattan spielt er eine komplett andere Rolle. Deswegen glaube ich, dass der schon was kann. Also der hat mich wirklich jetzt überzeugt. Ich habe den vorher noch nie gesehen. War mir nicht aufgefallen, aber ich glaube, Stranger Things ist für einige ein Sprungbrett. Ja, mit Das Sicherheit. machen die ja jetzt gerne. Im Serienschauspiel auch mal woanders zu benutzen. No. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles durch. Vielleicht noch Humor ist teilweise da. Ja, teilweise, würde ich auch Also sagen. ist nicht so düster, Nee, wie es düster die ist es nicht. Trailer vermuten lassen. Ja. Also ist schon relativ gruselig an manchen Stellen. Ich habe die Serie angefangen, da habe Ja. ich davor The Invitation gesehen, was ein Horror-Thriller-Film ist. Und danach wollte ich halt was Lockeres sehen und ich dachte, Stranger Things wäre so Steven Spielberg-Komödie mit ein bisschen Geheimnissen drin. Und da Also. fand ich die erste Folge schon relativ, dann doch schon düster, aber jetzt nicht so schlimm. Nee, also wirklich, es sind keine Schockelemente oder Nee, so sehr Gruselelemente es gibt sind auch auch nur nicht sehr dran. selten mal Leichen zu sehen oder so. Ja. Eigentlich doch. Ist es ansonsten alles so recht dezent gehalten, was ja auch ganz angenehm ist, fand ich eigentlich gut. Also ich fand es auch gut, dass das mit dem Monster nicht zu weit ausgebaut wurde. Es wurde hier und da gezeigt, aber teilweise auch nicht gezeigt, was ich eigentlich immer ganz schön finde. Naja, muss ja auch die letzte Folge sehen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Ja, Spoiler-Territorium. noch weiter rein. Ja, ich kann jetzt nicht mehr so, du wahrscheinlich auch nicht, ausmachen, was genau war jetzt in welcher Folge, ne? Nee, keine Ahnung. Deswegen. Und wir brauchen ja auch nicht die Handlung nachzuerzählen, ne? Nee, Davon wir hat können ja keiner ja was. einzelne Szenen, die uns gefallen haben. Genau. Einzelne Szenen, die uns gefallen haben. Also erstmal die dritte Folge, was du Ja, fandest. na, ich fand irgendwie, dann war die Stimmung gut aufgebaut. Die dritte Folge endete damit, dass, ich meine, es war die dritte Folge, dass sie dann den vermeintlichen Jungen gefunden haben. Das war, ich glaube, zur Musik von mal wieder David Bowie Heroes. Ich weiß nicht, ob es die Szene war, aber ich glaube ja. Damit ist die dritte Folge ausgeklungen. Ja, Musik spielt auch eine große Genau, Rolle. schöne Musikauswahl, wo die drei verbliebenen Jungs mit dem Mädchen, glaube ich, irgendwo zu dem Haus des Verschwundenen sind, weil sie meinte, sie glaubt, er ist dort. Und dann sehen sie Krankenwagen und Polizei vorbeifahren und fahren dann zu diesem großen Abhang, wo sie dann die Leiche aus dem Wasser ziehen. Und wie dann Winona Ryder, also die Mutter und ihr Sohn, das dann irgendwie auch mitbekommen und sie dann mehr oder weniger auf der Straße so halb zusammenbricht in Tränen. Da weiß ich nicht, da fand ich, war so der Höhepunkt so Ja. emotional der Serie auf jeden Fall Wobei die das auch erreicht. nicht, also ich mag das nicht, wenn so Trauer in Serien und Filmen so übermäßig dargestellt wird. Nee, wurde es aber Das auch wurde nicht. da nicht. Also das Genau. haben sie gut gemacht. Genau, ist so mit dem Ende der dritten Folge quasi hochgegangen und dann ab der vierten wieder so ein bisschen runter. Das so allmählich. Das war schon gut. Also es steigert sich auch immer mehr. Also es ist quasi, je mehr sie rausfinden über diese andere Welt und diese anderen Monster, wird es halt auch meiner Meinung nach immer interessanter, Ja. weil dann wirklich mal alles aufgelöst wird. Wobei ich auch schon verraten kann, dass nicht alles aufgelöst wird, weil eine zweite Staffel höchstwahrscheinlich ist. Ja, also da passieren auch noch ein paar Sachen. Wobei in der letzten Folge gibt es noch ein, ich weiß nicht, also ich will sie Spektakel nennen, aber da zeigen die nochmal alles, was man sich so erhofft hat quasi. Okay. Aber die Szene, wo sie vor den Männern geflüchtet sind, hast du schon gesehen, oder? Wo sie mit den Autos hinterherfahren. Sagt mir nichts jetzt Ja, doch, gerade. muss aber. Wo sie dann Vielleicht habe ich auch das nur sechs Folgen Auto gesehen. hochfliegen lässt. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, hast du. Hä? Das war aber garantiert nicht in der letzten Folge. Dann habe ich zwei Folgen noch nicht gesehen. Ach so, ja, okay. Dann hast du Vielleicht. recht. Dann habe ich vielleicht erst nur sechs gesehen. Es mag sein. Okay. Ja. Na, wo bist du denn am Ende? Ja, das nee, ist das weiß ich nicht mehr. Ende sechste Folge war, wie der eine sie anruft mit dem Walkie-Talkie und sagt, sie müssen fliehen, da kommen jetzt die bösen Männer. Wer ruft wen an? Der eine Junge, die anderen beiden. Weiß ich nicht. Ich glaube, der eine Junge von denen ist mit seinem, ist auf eigene Faust mit seinem Fahrrad, Walkie-Talkie angebunden dahin und sucht mit Kompass und so weiter dieses Magnetstörfeld. Genau. Ja, und wo sind die anderen beiden? Weiß ich gar nicht genau. Die hatten eine Auseinandersetzung mit diesen anderen beiden Jungs. Sind dann nach Hause gefahren. Und er ist quasi so halb runtergefallen. Mhm. Genau. Das war das, was ich gesehen habe, glaube ich, als letztes. Okay. Müsste eigentlich rauskommen, aber... Ja, vielleicht habe ich die... Ja, weiß ich nicht. Ich gucke gleich mal auf Netflix. Okay. Du kannst dir mal ein bisschen weiter erzählen, deine Szenen, und ich schaue mal, wie weit ich geschaut habe. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob mir noch so interessante Szenen einfallen. Also, ich fand also vor allem gut, bevor das Monster dann mal zu sehen war, wie sie diese Übernatürlichkeit da gezeigt haben. Also mit den Lichtern, die geflackert haben, wenn das Monster in der Nähe war. Mhm. Oder mit den, wie das Monster dann versucht, durch die Wand zu gehen. Fand ich auch gut, was man auch aus anderen Filmen kennt, wie die Hand so durch die Tapete scheint. Ja. Ja, das fand ich gut gemacht. Was fand ich sonst noch? Ja... Die pseudowissenschaftlichen Erklärungen fand ich immer ganz witzig. Mhm. Wenn sie dann wissen wollen, wie man in eine andere Dimension reist und zu dem Lehrer gehen. Physik, ja, genau. Ja. Das war so ein bisschen einfach gehalten, fand ich, aber es war okay. Ich habe gerade gesehen, also mir fehlen noch zwei Folgen. Ja, okay. Was aber auch nicht schlecht ist. ja, ich fand ganz schön, dass dieses Übernatürliche oder dass die Mutter da, Winona Ryder, versucht, dem Ganzen irgendwie nachzugehen und auch so Ideen hat, wie sie das umsetzen kann, als sie da auf die Wand die Buchstaben malt und die Lichter ranhängt, damit sie kommunizieren können. Fand ich mal eine schöne Idee, also dass sie weiterdenkt als Ja und Nein, und das hat mir gut gefallen. Und mir hat auch sehr gut gefallen, hattest du ja auch schon drüber gesprochen, der Charakter beim Polizisten, wie er dann auch in Folge 4 so mit ihr spricht und er erstmal davon ausgeht, dass sie halt durch den Schock und den Schmerz so Dinge sieht, die nicht da sind, und er gleichzeitig so sehr verständnisvoll mit ihr redet, weil er auch selbst seine Tochter verloren hat und sich das dann, wie du aber auch gesagt hast, so wandelt, weil er dann auch merkt, dass da Sachen sind, die nicht sein können. Das hat mir äußerst gut gefallen. Ich mag es auch immer ganz gerne, wenn nicht nur eine Person so diese Sachen sieht und damit komplett alleine ist, sondern wenn plötzlich dann irgendjemand, der vorher das daran nicht geglaubt hat, dann auch merkt, da gibt es irgendwas, was es irgendwie zwei, drei Verbündete gibt. Das gefällt mir dann immer ganz gut. Und es ist ja in der Serie, dann werden es ja immer mehr, die merken, da stimmt was nicht. Ja. Ja. Ansonsten haben wir eigentlich alles gesagt. Wir können jetzt noch abschließend sagen, wie wir sie jetzt finden, fanden. Also in meinem Fall fanden, wenn wir finden. Ich fand, es ist eigentlich wie bei fast jeder, sagen wir mal, guten Serie, wenn man sie erstmal anfängt, das braucht immer so ein bisschen, finde ich, bei jeder Serie Überwindung, sie anzufangen, bei mir zumindest, weil man immer weiß, das ist so ein, entweder ist es so ein Epos von mehreren Staffeln oder zumindest vielen Folgen. Wenn man anfängt, dann weiß man, okay, dann wird man auch da die zu Ende schauen, meistens. Und dann gibt es immer noch was, noch was, noch was. Das heißt, ich brauche immer ziemlich lange, bis ich sage, okay, ich gucke da jetzt rein. Wenn ich es dann mache, bin ich, und die ersten zwei Folgen oder so gesehen habe, bin ich auch meistens oder oft gefesselt und schaue dann auch weiter und bin auch froh, dass ich sie geschaut habe. War bei Stranger Things genauso. Und ist jetzt keine Serie, die mich so nachhaltig beschäftigt hat oder beschäftigen wird, glaube ich. Aber ich fand sie sehr unterhaltsam, mal ein bisschen anders. Ich freue mich, dass sie so viel ausprobieren und machen und dass Netflix da so viele verschiedene Wege gibt, geht, um irgendwie allen irgendwie was zu bieten. Mhm. Und fand die Serie auch, man kann einfach sagen, rundum gelungen. Ja. So, also sehr solide, würde ich vielleicht sagen. Ja, also ich würde schon sagen, mehr als solide. Mhm. Also wie gesagt, ich bin ja auch Stephen King-Fan. Mhm. Und da ist es die Serie eigentlich ein Traum. Mhm. Wobei erzählerisch gibt es da schon ein paar Sachen, die mich stören. Ja. Also zum Beispiel gibt es ein paar Beziehungen, die überhaupt nicht mehr aufgegriffen werden, wie die Tochter zur Mutter, die Schwester zur Mutter, gibt es immer Andeutungen, die aber nie weitergehen. Aber wie gesagt, da kommt ja noch eine zweite Staffel. Hm. Also vielleicht passiert da noch was. Man muss sich... Das ist jetzt schon, naja, also es wird auf eine zweite Staffel hingedeutet und das fand ich ein bisschen blöd, dass sie jetzt nicht, das nicht abgeschlossen haben, ja, sondern auch noch Fragen offen lassen, die ich ein bisschen... Das fand ich blöd. Wobei es ja heute jede Serie macht. Ja. Also so wie Walking Dead schon... Also Walking Dead hat es ja in der letzten Staffel zerrissen. Die Cliffhanger. Da ist es schon in Ordnung, aber auch wie der Sheriff da Leute verprügelt und durchkommt mit allem, das wird ja auch nicht weiter aufgegriffen. Mm. Das sind so Kleinigkeiten, die mich stören, aber ansonsten habe ich, also ab der vierten Folge habe ich dann, glaube ich, in einem Rutsch weitergeguckt. Und es ist auch einfach, also ich finde im Vergleich mit aktuellen Serien, das ist was anderes. Und das, was sie anders machen, machen sie auch noch extrem gut, meiner ja. Meinung nach. Ja, stimmt. Also gefällt kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich kann auch verstehen, dass die so gelobt wird. Ja. Ja. Finde ich auch richtig. Das gibt denen ja nur Rückenwind, weiter solche Projekte zu machen. Ja, Netflix hat ja genug Geld, ja. um was zu machen. Genau. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir hier. Dann haben wir es. Dieser Ausgabe. Ja, genau. Noch irgendwas ankündigen oder so? Eine Kritik kommt. Nee, wird dann schon da sein. Wahrscheinlich. Ja, genau. Wahrscheinlich erscheint dieser Podcast am Samstag. Heute ist Donnerstag. Ich wollte gerade fragen, ob ich nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen soll. Achso, ja. Bis wann läuft denn das? Nein, ich habe, glaube ich, nichts geschrieben. Okay. Also wer möchte und schon etwas gehört hat, zufällig vom Film Antonio, ihm schmeckt's nicht oder auch nicht. Wir freuen uns über jeden, der an einem kleinen und unserem ersten Gewinnspiel teilnehmen möchte. Der schaut einfach mal in den Beitrag vom Mittwoch, den 3.8. oder auf unserer Facebook-Seite, gleicher Tag. Mhm. Und jeder, der ein Like auf unserer Facebook-Seite für diesen Beitrag hinterlässt, nimmt auch automatisch, wenn er möchte, am Gewinnspiel teil. Oder kommentiert. Und ihr könnt gewinnen 3 fantastische Preise, ja, in einem Fanpaket. Passend zum Film ein Anti-Stress-Ball. Warum auch immer. Ja. Wobei, du hast ja das Foto eingefügt von dem Ball, ne? Mhm. Das vermittelt so ein bisschen ein falsches Bild. Das sieht so aus wie so ein riesiger Ball, also Anti-Stress-Ball, so für die Hand. Das ist für den ganzen Körper. Ja. Ein T-Shirt. Und ein Plakat. Und ein Plakat. Auch passend zu Antonio im Schmeckt's nicht. Ja, also alle Christian Ulmen-Fans und Freunde des deutschen Films, nehmt doch teil, ja, und hinterlasst ein Like auf unserer Facebook-Seite. Gut. Das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao, ciao. Tschüss.